Deutschlandfunk. Freistil. Die Markthalle 9 in Berlin sieht so ein bisschen aus wie eine Markthalle vielleicht in Frankreich, nur in cooler. Hier gibt es den Stand von den Tofu-Tussis. Hier gibt es die Weinhandlung Suff mit dem Motto schöner trinken. Der Laden Kumpel und Keule passt hier ziemlich gut rein. Es ist eine Metzgerei mit viel Glas. Das heißt, man kann überall reinschauen. Man sieht, was die Leute machen hinter der Theke. Und an den Wänden sieht man Fotos von glücklichen Kühen. Das Ganze wirkt eher schick als blutig. In der Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg gehen die Hipster einkaufen. Aber nicht nur die. Vor der Metzgerei Kumpel und Keule stehen die Leute Schlange. Ja, wir haben einen Artikel gelesen und da steht, dass hier die beste Burger sind in Berlin. Wer sagt das? Berlin Burger and Hip Hop. Das heißt, ihr habt noch nie probiert? Nee. Mhm. Das ist wirklich lecker. Hinter der Theke stehen tätowierte Menschen mit Cappy und belegen Burger. Wir wollen im Grunde genommen dem Fleisch und diesem Handwerk eigentlich diese Würde zurückgeben. Somit hat es eigentlich angefangen, weil wir gemerkt haben, dass wir kaum jemanden in der Stadt kennen, wo wir spontan sagen würden, ja, da gehen wir hin, da kriegen wir gutes Fleisch, das schmeckt geil. Hendrik Hase, alias Wurstsack. Unter diesem Namen twittert und bloggt er. Die Metzgerei in der Markthalle 9 hat er mitgegründet. Plus eben, was man jetzt im Radio schwer sehen kann, ist, dass es einfach alles komplett verglast ist. Also diese ganz viele Reden über Transparenz, wir machen eine Glasscheibe hin. Und das ist eben auch so ein Teil von unserer Philosophie. Hendrik Hase trägt Zylinder und unterschreibt seine Mails mit kulinarischen Grüßen. In der Vitrine vor ihm liegt ein Schweinekopf. Der ist ihm wichtig. Mit Ohr und allem. Das ist halt so ganz wichtig, dass du halt auch alle Teile siehst. Du siehst da die Bäckchen zum Beispiel. Du siehst da hinten den Krustenbraten. Du siehst da auch ein Herz mit drin. Du siehst daneben eben auch das Rinderfilet. Du siehst ein Kotelett. Beim Kotelett hier jetzt auch ganz wichtig. Also solche Schnitte kriegst du nicht, wenn du das Fleisch vom 0815 Schlachthof bekommst. Bloß eben, dass wir halt auch einen Kopf mit reinlegen, um auch zu zeigen, ey, das ist das ganze Tier. Also solche Sachen finde ich extrem wichtig. Und das sind ja völlig verschwunden. Sowas siehst du ja nirgendwo mehr. Vom halben Schwein bis zur Wurst, hier kann jeder den Kumpels beim Metzgern zuschauen. Unters Messer kommt zum Beispiel das schwäbisch-hellische Landschwein. Diese Schweine stehen lange auf der Weide, fressen gerne Eicheln und wachsen langsam. Der Burger im Kumpel und Keule kostet 8 Euro, mindestens. Mit einem radikal anderen Ansatz mischt Kumpel und Keule die Food-Szene in Berlin auf. Bei diesem Kreuzberger Metzger gibt es arschzartes Filet. Ja, also ich finde es eigentlich sehr spannend, dass wir sozusagen verspätet im Lebensmittelüberfluss landend uns diesem Thema Ernährung wieder so ganz neu stellen. Also da kommt eine junge Generation nach, die das Thema Lebensmittelqualität fast zur Lebensqualität erhöht hat. Also hier gibt es wirklich sehr viele junge Menschen, die sich sehr intensiv mit der Qualität der Lebensmittel auseinandersetzen und hier ganz neue Qualitäten auch wünschen. Hanni Rützler, Ernährungswissenschaftlerin und Food-Trend-Forscherin. Die wollen nicht nur wissen, woher die Produkte kommen, sondern auch, wie sie gemacht werden, was dahinter steckt. Da kommen sehr viel ethische und moralische Fragen und Fragen der Nachhaltigkeit. Und die setzen sich also sehr intensiv wieder mit der Produktion der Lebensmittel auseinander. Und das in einem Zeitalter, wo der Anteil der Bauern in unserer Gesellschaft bei unter 2% liegt. Ich habe diese Metzgerei nicht aufgemacht, damit die besonders öko, grün und super fair ist, sondern das muss einfach viel, viel besser schmecken als der ganze andere Kram, der eben nicht unter solchen Bedingungen entstanden ist. Last year it was bone broth and crazy milkshakes. And the year before that it was spicy ramen and avocado toast. So what are the big food trends of 2017? Heute ist mein erster Tag in New York und natürlich gucke ich auch nach Food Trends. Well, you know, there's actually a couple of food trends from last year that we're going to continue to see. So, for example, probiotics and prebiotics. Kennt ihr das, wenn man nicht will, dass Essen aufhört, weil es so lecker ist, aber leider ist der Taco jetzt leer? Das Einzige, was ziemlich krass war, war der Preis. Also 3,50 Euro für einen Taco, im Gegensatz zu Mexiko, wo es noch nicht mal 50 Cent gekostet hat. The good bacteria that we want more of. So in foods like kefir or kimchi, which is the fermented Korean cabbage, sauerkraut, good bacteria, probiotics, that's the way to go. This is a big bite. This is phenomenal. Should we cheers with our kombucha? Absolutely. Cheers to even more food trends to come. Wenn man sich einfach bewusst macht, dass jede Zelle, die wir in uns reinstopfen, irgendwie eine Zelle von uns wird oder auf jeden Fall von unserem Organismus irgendwie angenommen wird, geprüft wird, umgedreht wird und dann vielleicht auch wieder ausgeschieden wird, aber viele von diesen Zellen werden deine Zellen. Dann finde ich, ist das auch so ein elementares, mit mir verbundenes Thema, also für jeden Menschen eigentlich, dass das einfach diesen Reiz ausmacht und dann bin ich einfach auch dabei geblieben. Fundamentalismus oder Essen als Popphänomen von Birgit Frank. Selbstgemacht mit lauter frischen Sachen, das schmeckt sowieso am besten und tut uns auch richtig gut. Bei Milch bekommen wir Bauchgrummeln und in die Kantine gehen wir nur ungern, danach fühlen wir uns immer so schwer. Und seit wir weniger Weizen essen, haben wir auch viel mehr Energie. Essen hat viele andere Themenbereich, zum Beispiel die Mode, abgelöst. Also Essen ist ein Thema, wo man sich im Moment eigentlich neu erfinden kann. Sagt die Ernährungsforscherin Hanni Rützler. Wer heute beim Bier auf einer Party steht, das Bier ist natürlich von der Brauerei aus der Gegend, der unterhält sich gerne über das, was er gerade isst oder eben aus Prinzip nicht isst. Also mit Essen kann man auch noch richtig schön provozieren und sich abgrenzen. Und das Essen erfindet sich im Moment neu. Also viele traditionelle Mahlzeitenmuster, Gestaltung, wer entscheidet, was gegessen wird und wann, das wird immer früher eigentlich an das Individuum abgegeben. Die Haushalte werden kleiner, da stellt sich die Frage, ob das Kochen überhaupt Sinn macht. Das ist so die eine Komponente. Und das andere ist aber, dass wir beim Essen auch ziemlich schnell Einfluss nehmen können auf unser Leben. Im beruflichen Zusammenhang ist das viel langwieriger, aber beim Essen kann ich von heute auf morgen sagen, okay, ich bin jetzt Veganer oder ich bin ein Paleo-Anhänger und da kann man sozusagen schauen, welcher Ernährungsstil zu einem passt und welcher einem gut steht und man kann sozusagen ausprobieren, was einem gut tut. Smoothies und Superfood waren vorgestern. Heute probieren wir die Brote der Bäcker aus der Gegend durch oder köcheln selbstgemachte Marmelade. Auch wenn nicht jeder ein Foodie ist. Der Begriff Foodie beschreibt eine Person, für die der Konsum von als gut, authentisch oder hochwertig eingeschätzten Speisen und Getränken eine hohe Bedeutung hat. Dabei ist dieser Konsum in den Status eines Hobbys erhoben. Aus wikipedia.de. Auch wenn nicht jeder gleich ein Foodie ist, wir stopfen nicht mehr einfach so etwas in uns hinein. Wir fragen uns vielleicht, auf was habe ich heute richtig Lust? Was tut mir gut? Wir machen uns also Gedanken über unseren Teller und über das, was das Essen mit uns macht. Wir konsumieren keine Supermarktprodukte, sondern Lebensmittel mit Betonung auf Leben. Auf Marketingdeutsch heißt das, Essen ist zum zentralen Thema der urbanen Alltagskultur geworden. Früher ging es darum, welche Band du hörst heute, welches Restaurant du kennst oder welche Kartoffel bei dir zu Hause liegt. Also das finde ich das Spannendste, dass Leute sich irgendwie austauschen darüber, welche Kartoffelsorte sie gerade haben, was sie auf ihrem Balkon gepflanzt haben, was sie letzte Woche versucht haben zu probieren, Wildkräuter gekocht, keine Ahnung was. Und das finde ich auch total spannend. Hendrik Haase, Food-Aktivist, hat schon seine Diplomarbeit über Wurst geschrieben und sich damit beschäftigt, welche Lebensmittel wir kaufen. Aber das Thema wird gerade Lifestyle und natürlich freut es mich, dass wir es irgendwie auch geschafft haben. Also das Wir, sage ich mal, so als Bewegung. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich damit angefangen habe. Das war ja schon 6-7 Jahre her. Da warst du noch so ein bisschen der Freak, wenn du gesagt hast, ich probiere jetzt irgendwie 4 verschiedene Kartoffelsorten am Wochenende. Da muss ich schon nach Italien fahren, dass jemand sagt, okay, welche Kartoffelsorte ist es denn nun? Heutzutage kriegst du so eine Frage auch unter Freunden gestellt, die jetzt nicht die mega Kochnerds sind, aber die sagen, ah ja, okay, der kocht halt gerne. Der zeigt es auf Instagram, das ist ja cool. Das hat sich schon gewandelt, das freut mich eigentlich. Und das rechne ich auch irgendwie so einer Food-Bewegung, so divers sie auch ist, das kann man immer schwer irgendwie so, das sind genau die. Aber irgendwie fühlt sich das schon so an, hey, wir haben ja echt lange gekämpft, dass das Thema mal irgendwie auf die Agenda kommt und jetzt ist es da. Und dann freut es mich auch einfach, dass es da ist und dass die Leute auch daran Spaß haben und Genuss haben und eben nicht nur einen riesen Burgerladen haben, der ihnen standardisierte Pappbrötchen auf dem ganzen Globus anbietet, sondern viele verschiedene kleine Burgerbuden, die zeigen können, hey, zwischen 2 Brötchen kann so viel passieren und du hast die Chance, das auszuprobieren. Und dann freut es mich einfach Wahnsinn, dass das in den letzten Jahren entstanden ist. Das Konzept von Hendrik Haases gläserner Metzgerei geht jedenfalls auf. Der Laden läuft gut. Es gibt Expansionspläne. Überhaupt ist die Markthalle 9 gut besucht. Sie ist der Klassiker unter Berlins Streetfood-Treffpunkten, schreibt die Morgenpost. Der Streetfood-Markt zieht Leute von überall her an, die sich hier treffen, essen und ausprobieren. Hier rechnet sich der kollektive Lifestyle für die Händler, was noch mehr Händler und Kunden anzieht. Geheimtipp aus der Berliner Morgenpost. Fragen Sie an dem türkischen Feinkoststand Meze nach einem Mokka mit Zimt, Zucker und Kardamom. I woke up, threw some sweatpants on, and I fed my cat, and then I walked to the mini mart. And I really want a donut, shouldn't get a donut, buy the donut, fuck it, man, it's really hard. Supposed to be on a diet, I wanna be like Ryan. He lost 30 pounds on that paleo, but fuck it, man, I love fried shit. I was gonna get skinny for the summer, I was gonna start doing my crunches. But looking down in my stomach, I'ma go to the beach, but I'm not taking my shirt off in public. My girl's shaped like a bottle of Coke, me, I'm shaped like a bottle of Noop. I'd like to order a hot dog, some bonbons, a large soda, and some tacos to go. I never knew what a carbohydrate was. Turns out that it's all the snacks I love. I wanna be like Hugh Jackman, you know, Jacked Man, with a really huge package. I wanna be the 2015 Batman and send Ben Affleck packing. If you ain't gonna treat Jennifer Garner right, you don't deserve to have that. You better pass that to the homie Matt Damon. Eat it the booty like Pac-Man. You know I feel good about this plate. You know I feel good about this steak. You know I feel good about this shake. You know I feel good about these flicks. You know I feel good about these crepes. You know I feel good about this cake. You know I just love how it tastes. I'm not gonna wait, I'm not tripping by my weight, no. Happy New Year's! Everybody got a resolution. But the next day, we forget about it, never do. I went to the gym and got a membership. 5 minutes on the treadmill, and I never lived. That was 4 years ago, I should probably cancel this. But they tell me I gotta do it in person, ain't that a bitch? But tomorrow though, I'ma get fit. Give me a Fuel Band and a Fitbit. Give me some workout shoes and a bench press. Some Lululemons and a French press. I'ma finally focus, do some private yoga. Exercise my shoulders, I'ma hide the donuts. Realign my posture, no time for sofas. I'm finally sober, no lime coronas. But again, that's tomorrow. And today, man, I gotta go in, cause it's my last day. Before I lose that weight, I gotta get one last plate and go big. I ate all night, Kool-Aid on ice. I woke up and I felt like shit and said, you know what, man, fuck it, I should probably start on Monday instead. Motherfucker, you know let's eat. You know I feel good about this plate. You know I feel good about this steak. You know I feel good about this shake. You know I feel good about these flicks. You know I feel good about these crepes. You know I feel good about this cake. You know I just love how Kapitel 1. Essen muss jeder. Nur was? Schon klar. Insgesamt essen die Deutschen immer noch am liebsten Fleischgerichte und Nudeln. Basta. Aber es gibt immer mehr, die wirklich gerne sehr viel mehr als das essen. Und die sich darum sehr viele Gedanken machen. Wo gibt es das beste Kimchi? Ist noch wer vegan? Und habt ihr schon Poke Bowl probiert? Rutsch rüber, Sushi. Jetzt kommt Poke. Das hawaiianische Traditionsgericht ist der neue Food-Hype, jetzt auch endlich in Deutschland. Also ich glaube, da müssen wir nochmal kurz definieren, weil das ist ein Trend. Trend ist also keine Mode. Also Food-Trends in meiner Definition sind also wirklich Antworten auf aktuelle Herausforderungen. Hanni Rützler schreibt seit Jahren den sogenannten Food-Report, in dem es um neue Trends in der Esskultur geht. Zum Beispiel dieser Trend, der jetzt uns schon lange begleitet, der ganz stark auf den Fokus auf das Regionale legt. Ist ein klassischer Trend in einer Zeit, wo die Globalisierung sehr mächtig ist, wo die Nahrungsmittel einmal rund um die Welt gehen, bevor sie bei uns landen. Und die Globalisierung schiebt sozusagen richtig die Sehnsucht nach regionalen, lokalen Produkten an. Also die Globalisierung, sozusagen Esskulturen von aller Welt, die wir auch in den Städten essen können, ist das eine sehr starke, aber jeder große Trend fördert auch automatisch einen Gegentrend hervor. Das, was wir essen, sagt etwas über uns. Zum Beispiel die Steckrübe. Sie ist Gemüse des Jahres. Gerade noch Kriegsgemüse für arme Leute wird die Steckrübe inzwischen von Gourmets gefeiert. Vor allem, weil sie auf dem Feld nebenan wächst. Und es gilt, je näher, desto besser. Steckrübensuppe mit Champagner. Dieses Rezept ist eine gute Ergänzung für ein weihnachtliches Festessen. Als kleine Vorsuppe perfekt. Und das gilt nicht nur für die Steckrübe. Auch das Kraut hat ein neues Image. Zum Beispiel das Ismaninger Kraut. Es wächst nur in Ismaning im Landkreis München, seit mehr als 500 Jahren. Aber nur zwei Bauern bauen es heute noch an. Das will Slow Food nun ändern. Seit Jahren trommelt diese Organisation für regionale Produkte und sogenanntes bewusstes Essen. Der Münchner Ableger von Slow Food meint, das Ismaninger Kraut verdient Artenschutz. Deswegen plant Slow Food eine Reihe von Aktionen, zum Beispiel Kurse, wie man Sauerkraut ansetzt. Rückbesinnung auf das gute, alte, echte Essen. Berlin ist da wie immer schon weiter. Hendrik Hase war schon vor Jahren beim Sauerkraut Berlin dabei. Der erste kulinarische Flashmob Deutschlands feiert das bekannteste saure Gemüse auf deutschen Tellern, das Sauerkraut. Ja, und das wird bei 120 BPM, eine halbe Tonne wird dadurch ordentlich durchgestampft. Und neben mir steht Jakob Bielebill, der Initiator der Green Music Initiative. Und ich frage ihn jetzt einfach mal, wie sieht denn das aus mit dem Fußpilz? Fußpilz ist überhaupt kein Thema. Ich meine, schau dir die beiden Mädchen an. Solche Mädchen haben einfach keinen Fußpilz. Alles klar. Die sind zur Pediküre gegangen, die haben wir da hingeschickt. Die mussten einmal ein komplettes Programm machen und dann durften sie erst in Bottich. Ein kulinarischer Flashmob. Zu Techno-Musik haben Berlinerinnen und Berliner eine halbe Tonne Kohl gehobelt und gestampft. Das konnte man anschließend mit nach Hause nehmen. Was sollte denn wohl verdammt nochmal zu dem größten Lifestyle-Thema unseres Lebens dazugehören, wenn nicht das, was wir jeden Tag in uns reinstopfen? Also dann ist eigentlich das andere alles lächerlich. Also die Hose, die bleibt immer außerhalb von Hendrik Hase. Die Möhre, die ich esse, wird irgendwann Teil von Hendrik Hase. Also was sollte bitte mehr ein Lifestyle-Thema sein, als wenn ich die Möhre vor der Hose? Der Mensch ist, was er isst. Inzwischen steht dieser Satz über jedem zweiten Ernährungsratgeber. Aber noch vor kurzem war diese Einstellung weit weniger hip. Zum Beispiel, als der Bioladen noch Naturkost hieß. Und es keine Food-Aktivisten gab, sondern nur solche, die Müsli gemischt und von Verantwortung geredet haben. Leute wie Monika Demgen. Sie arbeitet für die Biomarktgemeinschaft in München und Umgebung, einer Genossenschaft, die seit Mitte der 80er Jahre ökologisch erzeugte Lebensmittel vermarktet. Monika Demgen war also schon dabei, als regional noch kein Label war, sondern eine politische Haltung. Wir hatten eine Garage. Die einen haben die Äpfel gebracht und die anderen hatten die Milch und in der Garage wurde das getauscht. Die Garage war auch weit weniger lukrativ als der Bioladen heute. Wobei auch dieser Garagenmarkt ist gewachsen. Schon damals war die Nachfrage größer als gedacht. Äpfel, Milch, Getreide, das waren wirklich so Basics, die man gebraucht hat zum Brotbacken, Müsli zu machen, was irgendwie aus der Region kommt. Äpfel, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten, je nach der Saison. Kleine Mengen, also es waren noch echte Manufakturen, die man heute wieder sucht, keine industrielle Fertigung. Was wir heute so wieder alle zurückgehen, wo wir sagen, verpackungsfrei einkaufen, das war total selbstverständlich, weil wie hätten wir es sonst machen sollen? Ja. Es gab nur 25 Kilo Säcke und wenn einer nur 3 Kilo gebraucht hat, der hat halt was mitgebracht, wo man es rein tun kann. Ja. Das wirkt jetzt lang her. Ja, das fühlt sich auch lang her an. Man war zufrieden mit dem, was es gegeben hat. Da gab es nicht den Wunsch, dass man lieber Mango-Joghurt isst, weil der Vanille irgendwie nicht so lecker ist. Man war froh, dass es Joghurt gab. Und es gab ganz andere Bedürfnisse. Inzwischen ist jedem klar, der Apfel sollte nicht aus Neuseeland kommen, sondern möglichst vom Bodensee. Das Regionale ist den Kunden beim Einkaufen sehr wichtig, sagen Umfragen. Nur regional ist sehr relativ. Früher wäre es undenkbar gewesen, im Dezember Tomaten anzubieten. Tomaten aus Spanien, das wäre völlig undenkbar gewesen. Es hat keine Saison. Es hätte keinen Sinn gemacht, so weit was zu importieren. Das hätte man einfach hinterfragt. Und man hätte einfach gesagt, es gibt ja hier auch noch Sachen. Wir haben Karotten eingelagert gehabt, es war Weißkraut eingelagert, Blaukraut. Es war ja nicht so, dass man ohne Essen war, sondern man hätte sich einfach bewusst für das Regionale entschieden. Da gibt es natürlich heute auch wieder einen Trend dazu, aber es ist trotzdem nicht mehr so die Konsequenz da, dann auf das andere zu verzichten. Das neue Superfood kommt aus dem Meer. Algen sind Foodtrend 2017. Die früher eingekauft haben, das waren Überzeugungstäter. Ich glaube, das sind die Leute heute auch noch, aber es ist einfach viel mehr im Mainstream angekommen. Da ist sicher der Wandel und viele, wo ich glaube, da fehlt vielleicht auch einfach die Zeit, sich so sehr mit Ernährung auseinanderzusetzen und zu sagen, haben jetzt eigentlich Tomaten noch Saison im Dezember? Oder es ist den Leuten wurscht, kann ja auch sein. Da gibt es auch einen Teil, ganz bestimmt sogar. Kapitel 2. Warum wir essen, was wir essen. Bei all den Hypes und dem Getue ums Essen kann einem manchmal der Appetit vergehen. Esst doch einfach und redet nicht so viel drüber. Aber es ist nicht so, dass Essen erst jetzt plötzlich wichtig wird. Das war es immer schon. Früher hat vor allem die Religion beeinflusst, was die Leute wann gegessen haben und wann eben nicht. Heute ist es oft eine Lebenseinstellung. Aber nicht nur bei denen, die zum Beispiel vegetarisch leben, ist Essen eine Glaubensfrage. Wer einmal erlebt hat, wie angegriffen sich manche Leute immer noch fühlen, wenn ein Veganer mit am Tisch sitzt, wer erlebt hat, wie sehr Menschen das Essverhalten von anderen kritisieren, der weiß, was wir essen, das hat direkt mit uns zu tun. Auf die Frage, ob sie gern kochen, zeigen sich vor allem die 14- bis 18-Jährigen begeistert. 9 von 10 bekennen sich zu ihrer Kochlust. Deutlich mehr als der Durchschnitt im Land. Es ist ja heute noch viel schlimmer, wenn du mit jungen Mädels und Jungs sprichst, die irgendwie Mitte 20 sind und angefangen haben, in München zu studieren, dann aber ein Praktikum in Schweden machen, dann noch ein Auslandsjahr in Thailand, dann fliegen sie nochmal nach New York zwischendrin und sie wissen, das müssen sie alles tun, damit sie irgendwann Erfolg haben. Was erdet dich denn dann noch? Ja, dann ist so ein Besuch beim Bauern und mal Kartoffeln jäten oder einfach der Balkon, wo du einfach siehst, wenn ich da einen Samen reintue und ich gieße das irgendwie 2 Wochen, kommt da irgendwas was Grünes bei raus, dann ist das für dich eine Sicherheit, dann ist das für dich eine Erdung und dann bindet dich das an irgendwas. Und ich glaube, das macht auch gerade den Reiz dieses Themas auch gerade diesen Reiz, zum Ursprung zurückzugehen, also nicht nur einfach essen irgendwie, sondern auch zu interessieren, wo wächst das, wie wächst das, kann ich das selbst beeinflussen. Wenn es nach Hendrik Haase geht, stehen wir kurz vor der kulinarischen Revolution. Vor einer Zeit, in der sich gutes, bewusstes Essen durchsetzt, zum Wohle der Welt. Denn Haase sagt auch, Das Politischste, was du in der Küche tun kannst, ist selber kochen. Und klar, der Bio-Boom und der Vegan-Hype vor ein paar Jahren, das spricht alles dafür, dass die Leute sich wohl besser ernähren wollen. Besser im Sinne von verantwortungsvoller, was zum Beispiel die Tierhaltung angeht. Aber wie erklärt sich der Food-Aktivist dann das Desaster, das die Grünen mit dem Veggie Day erlebt haben, ihrem Vorschlag, nur einen Tag in der Woche auf Fleisch zu verzichten? Also was natürlich in dem speziellen Fall ziemlich falsch gelaufen ist, dass man den Leuten gesagt hat, was sie alles nicht mehr kriegen, aber nicht, was sie dafür gewinnen. Wenn ich den Leuten einfach nur das Schnitzel vom Teller klaue und in der Kantine bleibt dann wirklich nur die verkochte Kartoffel übrig und so Dosenerbsen mit Dosenmöhrchen, dann würde ich auch aufschreien und sagen, ey, das Schnitzel war das letzte, was noch geil geschmeckt hat. Das Problem liegt aber einmal am Schnitzel natürlich, wie es hergestellt ist und bla bla bla, aber es liegt auch an der Kartoffel, an die verkocht ist und nicht mehr frisch ist und an dem Dosengemüse, was auch nicht schmeckt. Das heißt, im Grunde ist das Problem auch das Gemüse auf dem Teller. Der neueste Hype aus New York. Roher Keksteig. Und was mich am meisten aufregt, ist, wenn ich mit Veganern und Vegetariern im Diskurs bin, dass die am wenigsten über Gemüsesorten reden und am wenigsten über die Anbaumethoden und besondere Vielfalt auf dem Acker und auf dem Feld und was man alles machen kann, sondern immer nur übers Fleisch und wie schlecht und furchtbar das ist. Verwendet mal ein bisschen Gehirnschmalz dazu, uns zu erklären, warum es nicht nur eine Kartoffel gibt und warum die einzigen Unterscheidungsmerkmale von einer Kartoffel irgendwie festkochend, mehlig und fest ist, sondern dass es einfach tausende Sorten gibt und dass ich die zu unterschiedlichen Sachen, Nutzungsarten verwenden kann und so weiter. Das müsste doch eigentlich die Aufgabe von der Fraktion sein. Und deswegen glaube ich, ist auch das Thema vegan einfach für wenige Leute so ansprechend, weil es einfach immer nervig wirkt, weil es immer nur schlecht ist und dann versucht man sich immer zu rechtfertigen, naja, aber eigentlich sind wir doch ganz anders. Ja, dann zeigt doch mal, wie anders ihr seid. Das Klischee vom dünnen Veganer, der verzichtet, funktioniert nicht mehr. Es gibt auch keinen Widerspruch mehr zwischen gesund und Genuss. Heute heißt die Botschaft, die Foodies wie Hendrik Hase verbreiten, hab Spaß am Essen und du kannst dich auch moralisch gut dabei fühlen. Du musst nur wissen, wo dein Steak herkommt und es dann ganz bewusst essen. Auch Schokolade und fette Kuchen sind kein Problem, solange du es ausführlich genießt. Überhaupt wird heute nichts mehr einfach gegessen. Es wird bewusst konsumiert. Knochenbrühe. Denn vor war gestern. Weiderindknochen 18 Stunden gekocht, biozertifiziert. Auch to go. Hashtag Omas Liebling. Damit passt sich das Essen einem anderen Gesellschaftstrend an. Dem der Achtsamkeit. Beobachten. Auf sich hören. Was will ich wirklich? Was tut mir gut? Diese Wertediskussion führen wir momentan auch über unseren Teller. Wenn ich mich an meinen Arbeitstag auch jetzt als Designer erinnere, wenn mir die Festplatte abschmiert, dann ist die Arbeit von 3 Tagen einfach mal hops. Das kann natürlich in der Natur auch passieren, wenn eine Nagelschau kommt, das habe ich jetzt auch erfahren. Aber das ist dann doch noch was Ehrlicheres. Wenn ich die Möhre schneide und koche, dann kann ich das danach essen, das schmeckt lecker oder eben auch nicht lecker. Aber ich habe einen sehr direkten Resultat. Ich fühle mich sehr wirksam, ich fühle mich sehr gebraucht. Wenn ich was esse, kann ich das direkt fühlen und ich touche nicht auf irgendwas rum. Deswegen glaube ich auch, dass diese Manie, Essen zu fotografieren, viel mehr mit einer Wertschätzung und mit einer Konzentration zu tun hat auf das Objekt, aber dass dazu immer der Genuss auch gehören muss oder gehören sollte und eigentlich auch eine Sehnsucht besteht, das zu genießen, weil das ist dann diese reale Erfahrung und von denen haben wir leider auch zu wenig, weil wir halt einfach nur noch auf solchen Glasoberflächen rumwischen und dann hat so irgendwie im Erdenboden rumwischen, was dann auch anstrengend ist, das hat was Ehrliches und das vermissen wir, glaube ich, auch. Diese Wirksamkeit, diese Selbstwirksamkeit zu spüren, das ist auch ein Grund, glaube ich, warum das Thema wieder wichtiger geworden ist. Essen als Meditation also. Die Rübe, die dich erdet, ein Menü als Streicheleinheit für die Seele, die Küche als Ersatzkirche, in der wir zu uns selbst finden. In diesem Sinne, guten Appetit. You know, people always say women should be thin, they should be on diet, but I don't care, I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream. I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like hot chicken wings and steak. I like thick cheesecake but homemade. I like a long lasting lunch break. Give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love. I don't care. Some guys may say it's for curves that I do. They like the tight pants that I wear. Kapitel 3. Essen als Marktfaktor. Was bei uns auf den Tisch kommt, ist schwer geregelt. Der Staat regelt das Lebensmittelrecht, den Verbraucherschutz, Tierschutz, Umweltschutz, Subventionen für die Bauern, es gibt Handelsabkommen und Zölle, Patente. Das sind nur die offensichtlichsten Regeln für das, was am Ende in den Regalen landet. Und dann gibt es noch Subventionen, die weniger offensichtlich sind, aber in Sachen Foodtrends mächtig sein können. Staatlich geförderte kulinarische Imagekampagnen. Der Hype um das koreanische Kimchi zum Beispiel ist von der Regierung Südkoreas gewollt und gefördert. Um koreanisches Essen beliebter zu machen, sind sogar Lieder über K-Food komponiert worden. Let's feel the K-Food, my secret, let's feel the K-Food, we love it, you'll be happy, let's enjoy everybody, life will be fun every day. Auch Thailand oder Peru fördern den Export ihrer Küche. Aber klar, kaum ein Staat hat so viel Einfluss auf unsere Supermarktregale wie die großen Konzerne, die den Markt beherrschen. Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Danone oder Kraft. Diese Firmen rühren in den Tellern von Milliarden Menschen herum. Die Frage ist nur, wie lange noch? Also wir sind im spätindustriellen Zeitalter und da geht es ganz stark darum, wieder selber Hand anzulegen, selber sich zu bemächtigen, bewusst auch entscheiden zu können, was man isst. Also der standardisierte Geschmack hat es immer schwieriger. Der hat uns jahrzehntelang begleitet, prägt uns zum Teil noch immer. Aber gleichzeitig gibt es viele neue Startups, die sehr spezifische Spezialqualitäten verfolgen und sehr erfolgreich sind. Also wir spüren hier so eine zunehmende Individualisierung und eigentlich nehmen wir gerade Abschied von einem Durchschnittsleitgeschmack hin zu diversen Geschmäckern. Die gute Nachricht von Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler lautet also, es geht vor allem darum, was uns schmeckt, beziehungsweise was wir nicht mehr schmecken wollen. Zusatzstoffe mag keiner mehr essen, obwohl kaum einer genau liest, was auf der Liste mit den Inhaltsstoffen steht. Wir wissen alle, je länger die Liste, desto schlechter. Und wenn Sachen draufstehen, die sich chemisch anhören, ist das besonders schlecht. Das hat aber auch die Lebensmittelindustrie kapiert und reagiert. Wir bei Knorr glauben, Sie sollten immer mit echten, natürlichen Zutaten kochen können. Deshalb sind jetzt nur 100% natürliche Zutaten im neuen Knorr natürlich lecker. Wie Tomaten, Kräuter und Gewürze. Einfach nur getrocknet. So schmeckt's jetzt natürlich lecker. Mmh. Das erste Fix mit 100% natürlichen Zutaten. Weniger Salz, Zucker und Fett sollen industriell gefertigte Lebensmittel künftig enthalten. Das fordert Landwirtschaftsminister Schmidt. Bis Mitte nächsten Jahres sollen sich die Hersteller freiwillig auf Zielwerte einigen und ihre Produkte schrittweise anpassen. Und schon jetzt überdenken einige Großkonzerne die Zutaten ihrer Produkte. So will Maggi zum Beispiel mehr auf natürliche Inhaltsstoffe setzen und weniger Geschmacksverstärker benutzen. Mit dem Imagewandel reagiert der Konzern auf das immer größer werdende Bedürfnis der Kunden, gesunde, naturbelassene Lebensmittel zu essen. Die Strategie lautet Deprocessing. Sie kulminiert in den Schlagworten natürlich, einfach, pur und verspricht, dass vor allem neue Markenprodukte, anders als die älteren Vorgängermodelle, fast nur mehr aus Bestandteilen bestehen, die auch in jedem durchschnittlichen Haushalt verwendet werden. Nestlés Deprocessing-Versuche laufen konzernintern daher auch unter dem Code Kitchen Cupboard Project. Kalorienarme Fertiggerichte schonend vorgegart mit Vitamintabelle und selbstverständlich natürlichen Zutaten. Schmeckt so die Zukunft der Foodbranche? Egal, was sie noch entwickeln werden, Allesesser Hendrik Haase glaubt, die Lebensmittelindustrie, wie wir sie kennen, hat ihre besten Zeiten hinter sich. Mein Bild ist einmal folgendes. Jahrelang haben sie uns allen Volksmusik verkauft. Haben gesagt, ey, Volksmusik, Top-Ding, geil, hört Volksmusik. Was aber gerade passiert ist, dass die Beatles angefangen haben zu spielen und dass die Beatles nicht die einzige Beatband sind, sondern da gibt es auch noch die, weiß ich nicht, Rolling Stones und dann gibt es noch den und dann gibt es noch den und dann gibt es noch den. Und die wollen jetzt alle gerade hören und alle entdecken gerade, boah, da gibt es noch so viel andere Musik, die man hören kann. Hipster-Essen in Regenbogenfarben. Essen wird immer bunter. Was die Lebensmittelindustrie und Aldi und Lidl immer noch versuchen ist, hey, lasst euch nicht ablenken, das sind alles Hipster. Das ist alles so ein komischer Lifestyle-Quatsch. Beschäftigt euch damit, macht es euch einfach, hört wieder Volksmusik. Und ich glaube, sie haben einfach verloren, weil einfach alle gerade Bock haben. Auf einmal merken alle, boah, man kann ja so viel andere Sachen hören, man muss ja gar nicht die ganze Zeit Volksmusik hören. Und das wird, glaube ich, noch ein ziemlich harter Keks für die Lebensmittelindustrie, da mal wieder durchzubrechen, weil Volksmusik ist einfach langweilig geworden. Ist das der Wunschtraum eines idealisierten Foodies? Oder verlieren die großen Player der Foodbranche tatsächlich an Einfluss? Tatsache ist, nicht nur Hendrik Haase glaubt, dass der Branche große Veränderungen bevorstehen. Nehmen wir also einmal kurz an, es stimmt, der Einfluss schwindet. Wer übernimmt dann den Platz? Wenn neue Trends aufkommen, neue Bedürfnisse, dann ist das gut für die, die diese Bedürfnisse bedienen. Food-Startups oder Bringdienste, die uns das Essen vom neuen Innenrestaurant vorbeifahren. Gestern Paleo, heute selbst eingemacht oder eben der Bio-Hype. Hauptsache, wir konsumieren. Was wir heute erleben im Bio, das ist toll. Es ist natürlich eine Entwicklung ökologischer Landbau. Es gibt mehr Flächen, das macht auch Sinn. Dafür sind wir ja mal angetreten, dass sich die Landwirtschaft umstellt. Aber es hat natürlich auch einen Wahnsinns-Hype, wo man häufig wirklich den Kopf drüber schütteln muss, was da so angeboten wird und welche Bedürfnisse es jetzt scheinbar gibt, die natürlich irgendwie aus einer Wohlstandsgesellschaft heraus resultieren. Sagt Monika Demgen. Sie arbeitet für eine Genossenschaft, die seit Mitte der 80er Jahre ökologisch erzeugte Lebensmittel vermarktet. Früher war das Ganze ein Garagenverkauf. Heute hat sie fast alles im Angebot. Und neue Bioläden schießen vor allem in Großstädten aus dem Boden. Ich beobachte die Entwicklung vor allen Dingen in München schon sehr kritisch mit diesen Bio-Discounter, wo man natürlich tatsächlich fragen muss, wo kommt eigentlich diese ganze Ware so billig her und wer zahlt dann am Ende wirklich den Preis? Also wenn irgendwie Bananen nur noch 1,49 kosten, selbst wenn sie dann Bio sind, muss ich mich fragen, wie soll das funktionieren? Wer zahlt den Preis? Vermutlich der Bananenbauer und dann, finde ich, geht so ein bisschen die Idee verloren. Am Ende wird dort trotzdem weniger gespritzt. Aber ich glaube auch, dass es so eine Trendwende gibt, dass immer mehr Menschen überlegen, in welches System sie denn eigentlich ihr Geld reingeben wollen. Und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung für die Zukunft, dass man überlegt, wo kaufe ich wirklich ein? Geht es hier wirklich um den Preis oder geht es nicht darum, welches System, welche Ware möchte ich denn wirklich haben? Und möchte ich vielleicht wirklich lieber Projekte unterstützen, die auch in der Region sind? Wenn wir hier noch Getreidebauern haben, muss die Ware auch bitte abgekauft werden, damit die nicht auf dem Weltmarkt verscherbelt wird, damit wir einfach auch Getreidebauern haben und ähnlich auch wie Milchbauern. Wer früher nachhaltig und regional einkaufen wollte, vor allem das, was gerade Saison hat, der hatte kein großes Angebot. Das war egal. Die Naturkostpioniere der 70er und 80er Jahre waren sowieso oft konsumkritisch. Sie haben nur das Nötigste gekauft. Diese Zeiten sind vorbei. Die frühere Nische ist durchkapitalisiert. Der Biomarktkunde von heute belädt seinen Einkaufswagen mit Chiasamen, Bio-Eiweißdrinks und Bachblütenbonbons. Ja, das stimmt. Die Globalisierung greift dazu und es ist ein Wahnsinn, was sich da bewegt und wie sicher, sagen wir mal, ökologisch sinnvolle Varianten da durchaus auch verloren gehen. Wahrscheinlich wäre es total spannend, mal zu sagen, wir machen mal einen Laden wie früher und ich glaube auch, das wird wahrscheinlich irgendwann kommen in dieser ganzen Entwicklung der Bio-Discounter, die ja auch gerade hier in München exorbitant ist, wird wahrscheinlich irgendwie das Profil irgendwann mal sein, wieder so einen Laden wie früher zu machen, wo die Leute reingehen können und sagen können, okay, das, was hier ist, das ist nicht nur Bio, sondern das ist auch mehr, das ist gesund und das ist aus der Region und das macht Sinn fürs Leben und das sind noch echte Mittel zum Leben. Bräuchte man aber vielleicht nur 30 Quadratmeter. Der Verzicht ist nicht im Sinne derer, die verkaufen wollen. Aber wenn man der Food-Trendforscherin Hanni Rützler so zuhört, könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, Verzicht oder nennen wir es positiver Beschränkung, kommt wieder. Es ist auch eine Form von Kuratierung. Also dass manche Kunden einfach sagen, es ist mir ein Stress, vor dem Joghurtregal zu überlegen, welches Naturjoghurt nehme ich jetzt, wenn ich die Auswahl zwischen 40 habe. Ich kaufe immer Bio oder ich kaufe immer regional. Das ist so ein Versuch, in diesem Überfluss, in dieser Vielfalt pragmatisch eine Lösung zu finden und sozusagen die eigenen Werte, dass die sozusagen hier ernst genommen werden und umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist ein Trend, der zunimmt, der stärker wird, Das heißt zum Beispiel auch für den Lebensmittelhandel, dass der vielleicht langfristig auch die Strategie ändern muss, immer alles in die Regale zu schichten und zu sagen, der Kunde ist König und entscheidet, sondern dass er sagt, nein, wir haben eine eigene, sehr klare Qualitätsphilosophie und wir nehmen nicht alles auf, sondern es muss besonders natürlich sein oder besonders gesund oder je nachdem, nach welchen Kriterien. Dass also der Handel auch gefordert ist, hier sein Profil zu schärfen, um es den Kunden leichter zu machen, zu wählen, dass das nicht Arbeit ist, sondern auch leichter zu organisieren ist, weil im Internet die neue Konkurrenz für den Handel, das bringt einfach eine große Dynamik hinein. Auswahl statt Masse. Ein Geschäftsmodell der Zukunft? Zumindest ist in den Markt Bewegung gekommen. Kleine kulinarische Start-ups entstehen und manche bleiben länger. Klar ist, sie erkennen neue Trends leichter. Sie sind schneller im Ausprobieren. Sie haben die Marktlücken längst erkannt, die jetzige Foodbranche lässt. Und vor allem haben sie kein Glaubwürdigkeitsproblem. Nestlé als Vorkämpfer für eine neue Ernährung. Das muss erstmal vermittelt werden. Außerdem müssen sich kleine Start-ups nicht mit Stammkunden herumschlagen, die sich beschweren, weil die gute alte Packwürze plötzlich anders schmeckt. Und so wie beim Bier jetzt einfach in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 20 Brauprojekte, will ich es jetzt mal nennen, das ist nicht jedes Mal eine Brauerei, aber in Berlin verschiedene Biere entstanden sind, verschiedene Brauereien, die alle Existenzen haben, die alle Arbeitsplätze geschaffen haben, dann zeigt mir das einfach, dass diese Leute diese Ventile öffnen. Das Gleiche passiert gerade bei den Bäckern. Ich habe jetzt Kontakt zu, glaube ich, 4 oder 5 neuen Bäckereien, die gerade aufgemacht haben, die ganz andere Wege gehen, denen es gar nicht darum geht, jetzt ganz Berlin zu versorgen, aber die in ihrem Viertel so wichtig geworden sind und die noch nicht mal Werbung gemacht haben und die Leute stehen schon Schlange. Also da gibt es eine riesen Nachfrage und jeder, der sich in einem guten Feld bewegt und das ehrlich meint, der öffnet eigentlich viel mehr ein Ventil und dann kommen ganz viele Sachen drauf zu. Und eben mit den Möglichkeiten, die du heute hast, von digital über neue Vertriebswege, neue Zugänge, direkteren Kundenkontakt. Da werden sich einige, glaube ich, noch viel umgucken. Kapitel 4. Was und wie essen wir in Zukunft? Wir müssen essen jeden Tag, auch in Zukunft. Die Frage ist nur, wie wird das genau aussehen? Werden wir uns bald von Astronautenfutter ernähren? Zum Beispiel von praktischen Tabletten aus dem 3D-Drucker, die uns den ganzen Tag satt machen und damit Zeit sparen? All-in-One-Drinks, die uns mit allen Nährstoffen versorgen? Das ist das eine Menü, das uns die Zukunftsforscher oft auftischen. Oder wird es das Gegenteil, ganz im Sinne der Slow-Food-Bewegung, gutes, fair produziertes Essen im bewussten Gegensatz zur kapitalistischen Konsumgesellschaft. Also ich gehe davon aus, dass das noch immer zunimmt, dass wir hier noch nicht den Peak erreicht haben. Die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler. Sie glaubt, dass wir uns künftig noch stärker über Essen definieren, als wir es sowieso schon tun. Das hat auch damit zu tun, dass im Moment sehr großer Wandel passiert. Also Fleisch zum Beispiel ist in unserer Esskultur eine jahrhundertealte Sehnsucht und das kippt gerade. Teile der Gesellschaft verzichten drauf, andere versuchen einen anderen Umgang zu finden. Und ich spreche gerade im aktuellen Food Report, ich nenne es kopernikanische Wende, also dass die neue Rolle der Pflanzen, dass also nicht mehr alles sich um das Fleisch dreht, sondern dass das Gemüse auch einen größeren Platz am Teller einnimmt. Und das ist ein ziemlich großer Wandel, der uns noch Jahrzehnte begleiten wird. Und wenn Esskulturen sich so massiv verändern über Jahrzehnte, dann heißt das, dass das noch lange braucht, bis es wirklich in allen Schichten gelandet ist. Steckrübe statt Steak also. Oder, wenn es nach Hendrik Hase geht, Steckrübe und ganz ab und zu ein kleines Steak. Von glücklichen Landschweinen. Die große Revolution der Esskultur klingt nicht besonders radikal. Die Frage ist nur, wer am Ende wirklich mit auf die kulinarischen Barrikaden geht. Auf der, sag ich mal, negativen Seite fände ich natürlich, wenn daraus dann das entsteht, dass man eigentlich nur noch Essen tut, um besonders zu sein und damit anzugeben. Und was mich auch teilweise schmerzt, ist, dass man auch immer gucken muss, dass Essen nicht zu was verkommt. Also das finde ich dieselben Fehler machen wie, sag ich mal, die Gourmet-Generation vor uns. Stichwort Feinschmecker, Stichwort überkandideltes Sternerestaurant, wo es wirklich nur darum geht, das Beste zu essen, das Teuerste und das am weitesten hergereiste ungefähr. Die Gefahr sehe ich allerdings nicht so groß. Ab jetzt kannst du dein Sushi auch unterwegs genießen. Frisches Futter für unterwegs. Der Sushi-Burrito. Trotzdem sehe ich die Gefahr, dass gewisse Teile dieser Gesellschaft, die eben sich auch vielleicht es nicht leisten können, aber auch die vielleicht auch das Wissen einfach nicht haben und eine Sensibilität dafür noch nicht besitzen, dass die einfach davon abgehängt sind und einfach nicht mitmachen dürfen. Sagt Hendrik Hase, der Mann aus der gläsernen Metzgerei. Er meint, wer lecker essen will, braucht eigentlich nur eine gute Kartoffel und Quark. Günstig, gut, fertig. Kann sich jeder leisten. Aber wer will das? Die wahren Herren der Supermarktregale haben eine andere Vision. Hier ein Beispiel aus der Zukunftsstudie von Nestlé. Willkommen in der schönen neuen Geschmackswelt. Selbstoptimierung durch Ernährung. Auf den individuellen Bedarf abgestimmte Nahrungsmittel werden die Leistungsfähigkeit erhöhen. Wer besser isst, ist gesünder, fitter, leistungsfähiger. Der Teller als Optimierungsmöglichkeit für den perfekt funktionierenden Menschen. Das muss man erstmal verdauen. Sicher ist, die Großkonzerne werden erstmal weiter darüber entscheiden, was massenweise auf den Tisch kommt. Von einer Revolution der Lebensmittelindustrie sind wir noch weit weg. Aber wenn Hanni Rützler recht behält, dann können wir im Kühlregal der Zukunft zumindest viel freier aussuchen, wenn wir wollen. Wir kaufen zwar noch relativ wenig im Internet, aber es ist absehbar, dass da Generationen folgen, die sich gut überlegen, ob es sich lohnt, dorthin zu gehen und es heimzuschleppen. Man kann natürlich im Internet auch gut Preise vergleichen, aber man kann natürlich auch im Internet sehr gut regionale Qualitäten finden. Also es ist sehr spannend, dass das Internet auch das Regionale eigentlich besser vernetzt. Also man kann sehr wohl leichter schauen, was hat Saison, wo bekomme ich das. Die ganzen Geschäfte werden eigentlich immer mehr zu einem Showroom werden, die ihre Qualitätsphilosophie und ihre Liebe zum Lebensmittel neu inszenieren müssen, damit es sich lohnt hinzugehen, weil alles andere kann ich ja virtuell von zu Hause oder von unterwegs aus organisieren. Der Kunde hat durch die Konnektivität viel leichter die Möglichkeit zu vergleichen und zu entscheiden und ich glaube, wir sind dabei, das zu lernen und das auch zu leben und das wird den Markt verändern. Lebensmittel auf der Bühne. Und wer die beste Show bietet, wird gekauft. Der Mensch als kritischer Esser, der sich selbst was Gutes tut und dabei nebenbei noch die Welt verbessert, das klingt ganz köstlich. Bisher läuft es aber vor allem so, viele Leute erzählen, dass sie immer Bio-Eier kaufen, aber viel weniger tun es tatsächlich. Die Leute wollen ja auch nicht für Musik zahlen, obwohl sie sie hören wollen. Hendrik Hase fordert quasi Förderprogramme für eine Indie-Esskultur. Ich merke halt auch, dass andere Städte das mittlerweile auch ähnlich wie die Kultur- und Kreativwirtschaft merken, dass sowas auch wichtig ist für Viertel. Ja? Dass halt auch Leute, auch vielleicht in durchgentrifizierten Vierteln, da muss man eben, so wie man Bandproberäume schaffen muss und Theaterbühnen auch manchmal subventionieren muss, muss man vielleicht auch irgendwann sagen, ey, wir müssen auch diesen Ort subventionieren, dass da eine vernünftige Bäckerei reinkommt und nicht irgendein öder Backshop, den keiner mehr in der Nachbarschaft haben will. Und das finde ich eigentlich total spannend, dass das in Berlin gerade einfach alles passiert und dass man sich hier angucken kann und vielleicht auch davon Inspirationen wieder in andere Städte oder andere Regionen mitnehmen kann. Gutes Essen, das keinen quält und Spaß macht. So schwer kann das gar nicht sein. Und vielleicht werden tatsächlich bald viele Menschen ein bisschen anders essen. Sich wirklich auf seinen Teller konzentrieren und ihn revolutionieren, das wird aber wohl das Hobby einiger Großstädter bleiben. Der Rest ist, was halt auf den Tisch kommt, beziehungsweise ins Supermarktregal. Denn wer beschäftigt sich schon mit seinem Essen, wenn er andere Sorgen hat? Und selbst wenn ganz Deutschland ein Food-Paradies wird, der Rest der Welt ist schließlich auch noch mit. Brunch war gestern, jetzt gibt's Brunner. Das Abendessen wird einfach auf die Frühstückszeit verlegt. Sogar frittiertes Hähnchen kommt ab jetzt schon morgens auf den Tisch. Das war Fundamentalismus oder Essen als Popphänomen. Sendung von Birgit Frank. Redaktion Caroline von Lozo. Es sprachen Anne-Isabel Zils und Jan Heiermann. Produktion und Musikauswahl Alexandra Distler. Ton und Technik Michael Krogmann und Christiane Schmidbauer. I eat dinner at the kitchen table by the light that switches on. I eat leftovers with mashed potatoes. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger's gone. I eat dinner at the kitchen table and I wash it down with pop. I eat leftovers with mashed potatoes. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger stops. Never thought that I'd end up this way. I who love the spice. Never thought my head be turning to gray. Used to be so dark. So no more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger's gone. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger's gone. When the hunger's gone, gone, gone. Table. by the light of the TV screen. Are you leftovers with mashed potatoes? No more candlelight, no more romance, no more small talk when the plate is clean.